Das Phantom der Oper nach Gaston Leroux. Sechsteilige Podcast-Serie in Kunstkopf-Stereophonie von Regine Arem. Teil 2: Das Geheimnis der Loge Nummer 5. Über die Ereignisse dieser Nacht gibt es ein Protokoll, das der örtliche Polizeioffizier am nächsten Morgen aufzeichnen ließ. Monsieur de Chagny, hat Mademoiselle Dailly bemerkt, dass Sie ihr folgten? Nein, Monsieur. Sie schien überhaupt nichts um sich herum wahrzunehmen. Wie im Traum eilte sie an den Häusern vorbei auf den Friedhof zu. War sonst noch jemand auf dem Friedhof außer Mademoiselle Dailly? Ich habe niemanden gesehen. Es war eine helle Mondnacht. Der Schnee auf den Gräbern machte die Nacht noch heller. Ich habe noch nie eine solch helle Nacht gesehen. Sie war schön, durchsichtig und klar. Wie war Ihre Gemütsverfassung zu diesem Zeitpunkt? Als ich sah, dass Mademoiselle Dailly sich zum Friedhof begab, war ich vollständig beruhigt. Ich war überzeugt, dass sie am Grab ihres Vaters irgendein Gelübde ablegen wollte. Und tatsächlich kniete sie dort auch nieder und begann zu beten. In diesem Augenblick schlug es Mitternacht. Und beim letzten Schlag der Kirchturmuhr begann sich auf einmal eine Melodie über den Gräbern zu erheben, die so süß und vollkommen war, wie ich sie noch nie gehört hatte. Ich konnte nicht anders, als in diesem Moment an das zu denken, was Christine mir tags zuvor vom Engel der Musik erzählt hatte. Denn die Musik schien tatsächlich direkt aus dem Himmel zu kommen. Christine jedenfalls war aufgestanden, hatte ihre Arme in den Himmel gestreckt und schien in Ekstase zu sein. Irgendwann verstummte die Musik und ich kam langsam wieder zur Besinnung. Was geschah dann? Christine verließ mit ruhigen, fast schwebenden Schritten den Friedhof. Und als ich ihr folgen wollte, hörte ich auf einmal ein Geräusch im Schatten der Kirche, dort, wo die Knochenhaufen lagern. Dachten Sie, dass sich hier der himmlische Musikant möglicherweise verborgen hatte? Genau so ist es. Und im nächsten Moment sah ich auch schon einen Schatten an der hellen Mauer der Sakristei vorbeihuschen und die Tür zur Kirche aufstoßen. Ich sprang ihm hinterher und genau vorm Hochaltar kriegte ich ihn am Zipfel seines Mantels zu fassen. Der Schatten drehte sich um und ich blickte in die Fratze eines Totenkopfs. Angesichts dieser überwältigenden Erscheinung verlor ich das Bewusstsein. Ich kann mich seitdem an nichts mehr erinnern. Der Kommissar teilte mir mit, dass Christine mit dem Morgenzug Perros verlassen hatte. Sobald mein Zustand es mir erlaubte, kehrte auch ich nach Paris zurück. Dort fand ich ein Schreiben von Christine vor, das mir das Herz brach. Mein lieber Raoul, wenn Sie mich ein wenig lieben, so befolgen Sie meine Worte. Bringen Sie die Kraft auf und versuchen Sie nie mehr, mich zu sehen oder mich zu sprechen. Vor allem versuchen Sie nie mehr, in meine Garderobe vorzudringen. Es geht um mein Leben. Es geht um Ihr Leben. Ihre Christine, die sie nie vergessen wird. In Paris hatten sich die Ereignisse währenddessen weiter zugespitzt. Nach der Unterredung mit seinem Vorgänger Debienne hatte Direktor Richard die erste Rangloge Nummer 5 unverzüglich vermieten lassen. Aus seinen Aufzeichnungen geht hervor, dass er einige Tage später einen seltsamen Brief in den Händen hielt. Der Brief stimmte mich unbehaglich. Er war in genau der gleichen, unbeholfenen, mit roter Tinte geschriebenen Handschrift gehalten, wie der Zusatz im Pachtvertrag. Mein lieber Direktor, zu meiner großen Betrübnis musste ich in den letzten Tagen erfahren, dass meine Loge entgegen meiner ausdrücklichen Anweisung immer besetzt war. Ich schob dies auf den Umstand, dass Ihr Vorgänger, der liebenswürdige Monsieur Debienne, im Trubel der Amtsübergabe an Sie einfach versäumt hatte, Sie von meinen kleinen Eigenheiten zu unterrichten. Nun aber antwortet mir Monsieur Debienne auf eine Nachfrage meinerseits, dass Sie meine Pachtbedingungen längst kennen und offensichtlich bewusst zu ignorieren scheinen. Monsieur, ich möchte heute Abend Christine Daae in der Rolle des Blumenmädchens hören. Da Sie ihr trotz Ihres kürzlichen Triumphes immer noch nicht größere Rollen zuzutrauen scheinen, und bitte deshalb noch einmal nachdrücklich und in aller Form, dass ab jetzt und in Zukunft die erste Rangloge Nummer 5 zu meiner alleinigen Verfügung zu stehen hat. Ihr untertänigster Diener, das Phantom der Oper. Wer auch immer hinter diesem Scherz stecken mochte, ich war fest entschlossen, besagtem Phantom den Kampf anzusagen. Die erste Rangloge Nummer 5 wurde weiter vermietet. Am nächsten Morgen wurde ich im Büro gleich mit der Nachricht empfangen, dass es am Vorabend in der Loge Nummer 5 zu einem Eklat gekommen war. Umgehend ließ ich die Saalschließerin, Madame Giry, zu mir kommen, die für die Loge zuständig war. Nun erzählen Sie mir mal, Madame Giry, was gestern Abend passiert ist. Gerne, Monsieur. Zu meinem Erstaunen befanden sich wiederum, wie bereits mehrmals in letzter Zeit, Personen in der Loge Nummer 5. Mhm. Doch nach kurzer Zeit verließen sie die Loge und erklärten, jemand habe ihnen in scharfem Ton zu verstehen gegeben, die Loge sei bereits besetzt und sie hätten sie unverzüglich zu verlassen. Ja und? Wer war dieser jemand, der die Dreistigkeit besaß, rechtmäßigen Kartenbesitzern ihre Loge streitig zu machen? Das Phantom der Oper, natürlich. So, so, das finden Sie ganz natürlich. Aber ja, Monsieur, man kann es zwar nicht sehen, dafür aber sehr gut hören. Ich persönlich habe es schon oft gehört, das können Sie mir glauben. Mhm. Ich hatte ohnehin vorgehabt, Sie aufzusuchen, um Sie von der absoluten Notwendigkeit zu überzeugen, die Loge Nummer 5 in Zukunft einzig und allein dem Phantom der Oper zur Verfügung zu stellen. Ich sage das nur, um Ihnen weitere Scherereien zu ersparen. Auch Ihr Vorgänger, Monsieur Debienne, wollte zunächst... Es reicht, Madame Giry! Monsieur? Sie sagen, Madame Giry, Sie können es hören. Können Sie etwa auch mit dem Phantom sprechen? Natürlich, so wie mit Ihnen, Herr Direktor. Und? Was sagt es so, wenn es mit Ihnen spricht? In der Regel klopft es in der Mitte des ersten Aktes dreimal an die Tür. Es klopft? Ja, ich öffne und schaue hinein. Natürlich kein Mensch. Dann erhebt sich vom Fauteuil in der ersten Reihe ganz rechts eine Stimme. Obwohl niemand, ich schwöre es, niemand dort sitzt. Die Stimme. Ach, eine überaus freundliche Männerstimme, bittet mich um kleine Gefälligkeiten. Ein Programmheft, einen Schemel oder ein Kissen. Ich verstehe. Und nach der Aufführung gibt es mir immer 2 Francs, manchmal auch 5. Und wenn es ein paar Tage nicht da war, auch 10 Francs. Aber seit es dauernd durch andere Personen belästigt wird, gibt es mir überhaupt nichts mehr. Verzeihen Sie, Madame Giry. Ja. Wie, wenn es doch nicht sichtbar ist, gibt Ihnen das Phantom die 2 Francs? Och, die legt es auf das Tischchen in der Loge. An manchen Abenden finde ich sogar eine Rose dort oder eine Schachtel meiner Lieblingspralinen. Es ist gut, Madame Giry. Sie können jetzt gehen. Es war mir eine Ehre, Monsieur. Ja. Aus Richards Aufzeichnungen geht hervor, dass er Madame Giry für eine Verrückte hielt, weshalb er umgehend kündigte. Außerdem hielt er unbeirrt an seinem Entschluss fest, die erste Rangloge Nummer 5 weiterhin zu vermieten. Einige Abende verliefen unauffällig. Doch dann fand sich eines Morgens der folgende Brief auf seinem Schreibtisch. Sehr geehrter Direktor, erklären Sie mir den Krieg. Falls Sie noch Wert auf Frieden legen, hier sind die Bedingungen meines Ultimatums. Erstens. Die erste Rangloge Nummer 5 wird ab dem heutigen Abend bis in alle Zukunft mir allein und niemand anderem mehr zur Verfügung stehen. Zweitens. Christine Dae wird heute Abend für die erkrankte Carlotta singen. Drittens. Bestehe ich ausdrücklich auf die Wiederanstellung von Madame Giry, deren gute und treue Dienste ich schätzen gelernt habe. Viertens. Übergeben Sie derselben unverzüglich den von Ihnen unterschriebenen und mit meinen Extraklauseln versehenen Pachtvertrag. Sollten Sie nicht bereit sein, auf diese Forderung einzugehen, werden Sie heute Abend eine Vorstellung erleben, die Sie bis zu Ihrem Lebensende nicht vergessen werden. Es reicht. Der Spaß muss ein Ende haben. Ich werde die Loge Nummer 5 während der Vorstellung heute Abend selbst in Augenschein nehmen. Lassen Sie mich doch durch. Halt, Sie können hier nicht einfach rein. Bitte, ich muss zu Mr. Was ist denn da draußen los? Verzeihen Sie, Monsieur Richard, aber ich erhielt eben einen Brief des Phantoms, in dem es mich aufforderte, bei Ihnen unverzüglich vorzusprechen, weil Sie mir meine Wiedereinstellung mitzuteilen hätten und außerdem ein Dokument aushändigen. Raus hier! Aber was? Raus! Aber, Monsieur! Au! Unverzüglich machte ich mich auf den Weg zur Primadonna Carlotta. Meine Befürchtungen wurden bestätigt. Ich war nicht der Einzige, der an diesem Morgen einen Brief erhalten hatte. Madame, fühlen Sie sich wohl? Schauen Sie mich an. Es ging mir nie besser. Aber warum fragen Sie? Ah, nun, ich erhielt heute Morgen einen Brief, in dem es hieß, Sie seien erkrankt. Ach ja? Dann wird Sie sicher auch der Brief interessieren, den ich heute Morgen erhielt. Mit roter Tinte und in derselben Handschrift. Wenn Sie heute Abend die Bühne betreten, werte Primadonna Carlotta, werden Sie es ewig bereuen. Es wird Ihnen ein Unglück zustoßen, das schlimmer ist als der Tod. Deshalb nehmen Sie meinen wohlmeinenden Rat an und melden Sie sich krank. Ein Komplott. Ohne Zweifel. Wissen Sie, lieber Direktor, als Primadonna Assoluta kenne ich mich aus mit Eifersüchteleien und Intrigen. Aber noch nie habe ich einen Brief bekommen, der eine so unverhohlene Drohung enthalten hat. Was glauben Sie, wer dahinter stecken könnte? Ich tippe auf die kleine Dae. Sie scheint mir meinen Erfolg streitig machen zu wollen. Anscheinend will sie sich noch einmal so in den Vordergrund spielen wie unlängst. Ja, das könnte eine Erklärung sein. Aber ich habe bereits Vorkehrungen getroffen. Ich habe meine Bewunderer informiert und sie gebeten, sich heute Abend in großer Anzahl im Opernhaus einzufinden. Für den Fall, dass es einen Anschlag auf meine Vortragskunst geben sollte, werden sie eingreifen und die Störenfriede zum Schweigen bringen. Das heißt, Sie werden heute Abend singen, Madame? Natürlich werde ich heute Abend singen. Was für eine Frage, Monsieur. Auch ich hatte mich an diesem Tag auf den Weg ins Opernhaus gemacht, noch nicht ahnend, was für ein entsetzliches Spektakel mich an diesem Abend erwarten würde. Direkt mir gegenüber in der ersten Rangloge Nummer 5 hatte Direktor Richard Platz genommen und wartete, wie ich heute weiß, auf irgendwelche Zwischenfälle, die sich jedoch zunächst nicht ereigneten. Das einzig Besondere war, dass jeder Auftritt der Carlotta mit einem geradezu donnernden Applaus quittiert wurde, was weder für mich noch für den Großteil des Publikums verständlich war. Applaus Von meiner Loge aus übersah ich den Publikumsraum. In der zweiten Reihe saß eine auffällig gekleidete Frau, die sich immer wieder zu mir umdrehte. Es war meine Näherin, der ich die Karten verschafft hatte. Sie war zum ersten Mal in ihrem Leben in der Oper und wusste noch nichts von ihrem Glück. Denn in meinem Leichtsinn hatte ich sie als Nachfolgerin für die gefeuerte Madame Giry ausersehen. Etwas abwesend folgte ich der Vorstellung. Erst als Christine im zweiten Akt in der Rolle des Blumenmädchens auftrat und ihre wenigen Strophen sang, erwachte ich wieder. Beim Auftritt der kleinen Christine Daae konnte ich eine gewisse Häme nicht verleugnen. Ihre Stimme war unsicher und zittrig. Was für eine abstruse Idee, sie in einer Hauptrolle zu besetzen. Ich konnte nicht anders, als mein Gesicht in den Händen zu vergraben und zu weinen. Den jungen Mann in der Loge direkt gegenüber von mir schien sie dennoch sehr zu beeindrucken. Als ich nach der Pause die Loge Nummer 5 wieder betrat, entdeckte ich auf der Brüstung eine Schachtel Pralinen und ein Opernglas. Wer hatte das dorthin gestellt? Ich fragte die Logenschließerin danach, die aber keine Auskunft geben konnte. Als ich mich auf meinen Platz setzte, spürte ich auf einmal einen seltsamen Luftzug in der Loge. Als wäre da der Atem einer anderen Person. Als säße jemand bei mir, hinter mir, neben mir. Als säßen wir auf einmal zu zweit in der Loge. Ich begann am ganzen Körper zu schwitzen. Der Auftritt der Carlotta im dritten Akt wurde wieder von donnerndem Applaus begleitet. Angefeuert von der Schar ihrer Bewunderer im Saal, begann die Sängerin voller Inbrunst und Hingabe ihre Arie zu intonieren. Dann geschah auf einmal etwas Unbegreifliches. Nach wenigen Takten begann die Sängerin sich zu krümmen. Ihr versagte die Stimme. Sie ging zu Boden und begann auf einmal wie eine Kröte zu quaken. Zum Entsetzen des gesamten Opernhauses kroch die Carlotta auf der Bühne herum und hörte nicht auf, wie eine grässliche, giftige, geifernde Kröte zu quaken. Ich sah noch, wie Richard in seiner Loge aufgesprungen war und fassungslos auf die Bühne starrte. Das Unbegreifliche, was sich da oben auf der Bühne abspielte, aber war nur das Signal zu der noch größeren Katastrophe, die folgen sollte. Denn in diesem Moment hörte ich auf einmal ein leises Lachen hinter mir und eine unheimliche Stimme kroch in mein Ohr. Ach, ach, dieses Schauspiel hält nicht mal der Kronleuchter aus. Ich blickte zur Decke. Und tatsächlich löste sich in diesem Moment der Kronleuchter vom Haken und sauste aus der Höhe des Saals herunter in die Mitte des Parketts. Das Phantom der Oper nach Gaston Leroux. Sechsteilige Podcast-Serie in Kunstkopf-Stereophonie von Regine Arem. Teil 2. Mit Mirko Kreibich, Marina Frenk, Fabian Hinrichs, Regina Lemnitz, Gerd Warmeling, Ursina Lardi, Dominik Maringer und Matthias Habig als Erzähler. Musik: Michael Rodach. Ton und Technik: Peter Awer und Wenke Decker. Regieassistenz: Jonas Kühlberg. Regie: Regine Ahren. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2019. Redaktion: Juliane Schmidt.